Kapitel 9 Fragen mit Fragewort Beispiel Er heißt Weinbauer. Entschuldigung, wie heißt er? Entschuldigung, wie heißt er? Entschuldigung, wie heißt er? Und jetzt Sie. Er heißt Weinbauer. Entschuldigung, wie heißt er? Er kommt aus Freiburg. Entschuldigung, woher kommt er? Er wohnt in Dresden. Entschuldigung, wo wohnt er? Er ist Chemieingenieur von Beruf. Entschuldigung, was ist er von Beruf? Er möchte einen Tee. Entschuldigung, was möchte er? Sie heißt Schmidt-Johann. Entschuldigung, wie heißt sie? Sie kommt aus Kiel. Entschuldigung, woher kommt sie? Sie lebt in Heidelberg. Entschuldigung, wo lebt sie? Sie ist Lehrerin von Beruf. Entschuldigung, was ist sie von Beruf? Sie möchte einen Cappuccino. Entschuldigung, was möchte sie?